Christoph Wünsch, der den Auftakt in die Nacht gibt, mit einem Streichquartett. Hören wir Zwischen Tag und Traum mit Jürgen und Cornelia Schwab an den beiden Geigen, Carsten Dobers an der Bratsche und Klaus Kemper am Cello. Thank you. Zwischen Tag und Traum. Das war Kammermusik des fränkischen Komponisten Christoph Wünsch, gespielt vom Novalis Quartett. Auf vier Streichinstrumente folgen jetzt vier Saxophone im Concerto Bavarese. Hier ist das Akademiequartett mit Dieter Buwens Nachtgedanken. Thank you. Nachtgedanken für Saxophonquartett von Dieter Buven, Eine Aufnahme mit dem Akademiequartett im Concerto Bavarese, wo uns als nächstes eine Streichorchester-Suite begegnet. Komponiert von Elke Tober-Vogt. Hier ihre Orchester-Suite Nummer 2 mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld Rudolstadt unter Oliver Weder. Thank you. Die Thüringer Symphoniker Saalfeld Rudolstadt mit Musik von Elke Tober-Vogt. Ihre Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester unter der Leitung von Oliver Weder. Unser nächster Komponist ist Rolf Rudin auf Bayern 2. Viele seiner Kammermusik-, Chor- und Orchesterwerke wurden auf deutschen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und finden sich mittlerweile auf den Konzertprogrammen Europas, den USA, Kanadas, Chinas und Japans. Für Chor a cappella schrieb er das folgende Stück nach einem Gedicht von Clemens von Brentano, der Spinnerin Nachtlied, gesungen vom Musiker Viva Chor Bamberg unter der Leitung von Fritz Braun. Der Musiker Viva Chor Bamberg mit einer Gedichtvertonung von Rolf Rudin im Concerto Bavarese. Der Spinnerin Nachtlied unter der Leitung von Fritz Braun. Weiter durch die Nacht geht es mit Musik von Wilfried Jentsch. Aus seinem Paysage-Zyklus, den er für jeweils ein Soloinstrument und computergenerierte Klänge komponiert hat, hören wir ein Stück mit Karl Schicker, Bassflöte und Wilfried Jentsch, Tonband. Thank you. Thank you. Musik aus dem Paysage-Zyklus von Wilfried Jentsch, der das Tonband abgespielt hat. Und an der Bassflöte hörten wir Karl Schicker. Hier ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Kammermusik von Wilhelm Heinrich Vielhaber. Das ist sein Klarinettenquintett in C-Moll, gespielt von Edgar Eichstätter, Klarinette, Wolf-Dieter Vollmann, Geige, Detlef Messerschmidt, Geige, Martin Peetz, Bratsche und Burkhard Sauber, Cello. Thank you. Thank you. Der Klarinettist Edgar Eichstätter, die beiden Geiger Wolf-Dieter Vollmann und Detlef Messerschmidt, der Bratscher Martin Peetz und der Cellist Burkhard Sauber mit Kammermusik von Wilhelm Heinrich Vielhaber. Das war sein Klarinettenquintett in C-Moll im Concerto Bavarese, wo uns jetzt der fränkische Komponist Herbert Hechtl weiter durch die Nacht begleitet. Es gibt von ihm über 50 Solo-, Kammermusik- und Ensemblestücke für diverse Besetzungen, darunter Auftragswerke sowie Lieder, Chor- und Orchesterstücke. Fast alle seine Werke liegen als Rundfunkproduktionen vor. Das ist Klaviermusik von Herbert Hechtl mit dem Titel A New Morning, eine Aufnahme mit dem Pianisten Peter Sauermann. Thank you. Ein neuer Morgen von Herbert Hechtl auf Bayern 2. Sein Klavierstück A New Morning mit dem Pianisten Peter Sauermann, mit dem das Konzerto Bavarese heute zu Ende geht.